Erster, der Älteste, schreibt an die ausgewählte Frau und ihre Kinder. Ich liebe sie in der Wahrheit. Alle, die die Wahrheit kennen, lieben sie auch. Zweiter, wir lieben sie wegen der Wahrheit. Diese Wahrheit lebt in uns. Sie wird immer bei uns sein. Dritter, Gnade, Barmherzigkeit und Frieden werden bei uns sein. Sie kommen von Gott, dem Vater. Sie kommen auch von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Das ist in Wahrheit und Liebe. Vierter, ich habe mich sehr gefreut. Ich sah, dass deine Kinder in der Wahrheit leben. Sie tun, was der Vater uns befohlen hat. Fünfter, nun schreibe ich dir, Frau. Ich gebe dir kein neues Gebot. Es ist das Gebot, das wir immer hatten, wir sollen einander lieben. Sechster, Liebe bedeutet, dass wir seine Gebote befolgen. Ihr habt dieses Gebot von Anfang an gehört. Ihr sollt danach leben. Siebter, viele falsche Lehrer sind in die Welt gegangen. Sie sagen nicht, dass Jesus Christus als Mensch kam. Das ist ein falscher Lehrer und der Antichrist. Achter, passt auf. Verliert nicht, was wir getan haben. Ihr sollt den vollen Lohn dafür bekommen. Neunter, wer nicht bei der Lehre von Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer bei der Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. Zehnter, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nehmt ihn nicht in euer Haus auf. Grüßt ihn auch nicht. Elfter, denn wer ihn grüßt, macht sich mitschuldig an seinen schlechten Taten. Zwölfter, ich habe euch noch viel zu schreiben. Ich will es aber nicht mit Papier und Tinte tun. Ich hoffe, ich kann zu euch kommen und persönlich sprechen. Dann wird unsere Freude groß sein. 13. Die Kinder deiner ausgewählten Schwester grüßen dich.